Fritz. Fritz und 20 Jahre Fritz. Live in der Columbia-Halle. Und im Radio. Jawohl, endlich ist es soweit, Leute. Die nächsten 9 Stunden werden wir uns live hier von der Columbia-Halle und dem Columbia-Theater melden. Wir sind jetzt gerade in einem mobilen Fritz-Studio, genau zwischen diesen beiden Hallen. Mein Name ist Chris Kuse. Ich freue mich sehr, sehr, sehr, dass es endlich soweit ist. Wir werden also heute hier den großen, großen Abschluss feiern. Eine ganze Woche haben wir mit euch gefeiert. Seit Sonntag haben euch Konzerte übertragen und so auch heute noch diese beiden Hallen, links und rechts von uns hier, die schlafen und schlummern, wie zwei schlummernde Riesen liegen die da. Die dampfen ordentlich. Es ist richtig kalt natürlich, minus. Ich vermute mal 56 Grad hier draußen zwischen Columbia-Halle und Columbia-Theater. Die Technik hat ein bisschen Probleme. Bei den Temperaturen werden Kabeln zu Lanzen, aber sie haben sie wie Dachlatten so übereinander gelegt, dass die Technik steht. Wir sehen gerade einen Lichttest in der Columbia-Halle. Sido Milliarden haben so einen Soundcheck gemacht. Was wird hier heute eigentlich passieren? Wir werden euch alle Konzerte übertragen. Es geht los um 18.30 Uhr mit Mavi Phoenix, danach die Leoniden. Suki auf der Bühne um 20.15 Uhr. Wir können das gleich auch nochmal alles in Ruhe durchgehen. Milliarden und dann auch Sido. Die haben ihren Soundcheck schon gemacht, sowohl Sido als auch Milliarden, hat alles super geklappt. Da steht es also auch und wir werden mal gleich ins Backstage jetzt gehen und Milliarden, Jojo und Ben von Milliarden nach ihrem Soundcheck dort im Backstage treffen, mal fragen, wie es denen geht.